Moskau schweigt. Wir nicht. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition. Mit Yannick Höppner. Und Michael The Voice Färber, der mir mit roten Augen gegenübersteht. Was ist los? Hast du schlecht geschlafen? Wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Also das 0-1 gegen Mexiko hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Und wenn man es mal überlegt, wenn es wirklich blöd läuft, ist Sonnabend die WM vorbei. Das wäre dann eine recht kurze WM gewesen. Das wäre eine sehr kurze WM gewesen und das wäre für alle Fans da draußen wahrscheinlich eine Katastrophe. Wenn man sich auf 4 Wochen Spiel und Spaß mit der deutschen Mannschaft einstellt und im Endeffekt dann nachher Engländern und Brasilianern und Spaniern zuschauen muss. Ich weiß nicht, ob das so erquickend ist. Für deutsche Fans wohlgemerkt. Fußballfans mögen auf ihre Kosten kommen. Also wenn man den Worten von Marco Reus Glauben schenkt, dann hat sich die deutsche Mannschaft auf ein längeres Turnier eingerichtet. Der sagte nämlich, dass er schon vor dem Trainingslager oder beim Trainingslager gewusst hätte, dass er beim Auftaktspiel auf der Bank sitzen wird, weil er nur bei den wichtigen Spielen eingesetzt werden soll. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wichtig ist dann so ein Auftaktspiel gegen den vermeintlich stärksten Gruppengegner Mexiko? Klingt hochinteressant und sollte der Bundestrainer vielleicht das erste Spiel ein klein wenig unterschätzt haben? Was meinst du? Ja, gut möglich, der Aufstellung nach zu urteilen. Wie gesagt, sollte das stimmen, kann das sein. Aber es lag sicherlich nicht nur an der Aufstellung. Ich glaube, dass sich da noch mehr im Team verändert hat, dadurch, dass einfach Säulen von früher weggebrochen sind. Siehe Schweinsteiger und Klose. Und deren Wegfall bringt die ganze Statik des Spiels ein wenig auseinander. Ja, klingt absolut plausibel. Wenn uns jemand Auskunft geben kann, wie es tatsächlich um den Weltmeister bestellt ist, dann ist es natürlich Jörn Mein, unser Mann in Watutinki. Yannick, du hast mit ihm gesprochen. Moin Jörn, grüß dich. Moin Yannick, grüß dich auch. Schöne Grüße aus Moskau. Ja, Grüße zurück aus Berlin. Ja, die Schmach von Mexiko haben wir alle gesehen. Du auch. Wie hast du sie erlebt? Ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Schmach war. Es war auf jeden Fall eine schmerzhafte Niederlage, mit der, glaube ich, nicht allzu viele Leute in den deutschen Reihen gerechnet haben. Allerdings muss man auch sagen, dass es eine verdiente Niederlage war. Deutschland hat extrem viele Fehler gemacht. Und ich bin mal gespannt, ob innerhalb des Turniers jetzt auf diese Fehler reagiert werden kann. Ja, das hast du ja auch geschrieben. Heute in der Morgenpost ist zu lesen, dass eventuell die Stimmung etwas kippen könnte. Hat sich das auch vor dem Spiel schon abgezeichnet? War da was zu spüren, dass da irgendwas nicht stimmt? Ja, es ist natürlich ein extrem komplexes Thema. Ich hatte geschrieben, die Stimmung könnte kippen, sobald sozusagen eine Maßnahme getroffen wird vom Bundestrainer. Also wenn du sozusagen überlegst, was mache ich jetzt? Ich nehme einen verdienten Weltmeister aus der Mannschaft, wie Sami Khedira, der gegen Mexiko extrem schwach war und, glaube ich, auch ein großes Problem war in dieser Spielauflage der deutschen Mannschaft. Sami Khedira ist ein sehr machtbewusster Mensch, der hat eine extrem wichtige Stellung in dieser Mannschaft und sollte jetzt sozusagen für ihn ein junger Spieler reingesetzt werden wie Leon Goretzka, dann könnte ich mir vorstellen, dass Sami Khedira das nicht ganz so gut halten würde und dass da sozusagen auch atmosphärische Störungen entstehen. Oliver Bierhoff hat sich ja auch geäußert danach und hat, wie ich finde, sehr, sehr ungewöhnlich deutlich auch das Trainerteam angesprochen und gesagt, die müssen jetzt erklären, wie es dazu kommen konnte. Es waren Fehler, die sich auch vorher schon abgespielt hatten in den Testspielen, die sich jetzt wiederholt haben. Und der DFB hat dann alle Schotten am Montag dicht gemacht. Ist trotzdem was nach außen durchgesickert? Also zum einen ist immer ein Unterschied zwischen gesprochenem Wort und gelesenem Wort. Björk hat gesagt, dass die Trainer darauf jetzt Antworten geben müssen, aber er wurde auch gefragt, was man jetzt ändern müsste und hat damit sagen wollen, das kann er jetzt nicht beantworten, weil das nicht seine Aufgabe ist in seinem Aufgabenbereich, sondern das müssten die Trainer beantworten. Also das war jetzt nicht sozusagen schon der erste Warnschuss Richtung Löw, jetzt finde mal Lösung, sondern es war eigentlich eher eine Abwehrhaltung. Das dazu. Ja, die Schotten werden eigentlich bei der Nationalmannschaft nach einem Spiel immer dicht gemacht, zumindest seit 2014. Früher war das nicht so, da gab es dann immer noch eine PK am Tag nach dem Spiel. Bei 2014 ist das nicht mehr der Fall. Gestern hätte es eine PK geben sollen mit Philipp Lahm, der 2014 der Weltmeisterkapitän war und jetzt hier als Botschafter für die EM-Bewerbung für 2024 in der deutschen Delegation angehört. Diese wurde eilig am Sonntagabend nach der Niederlage abgesagt, was natürlich ein ganz seltsames Bild abgibt vom DFB. Es ist nicht ungewöhnlich, die Schotten dicht zu machen, aber es ist ungewöhnlich, eine bereits veranschlagte PK abzusagen. Was erwartest du denn jetzt vor dem nicht letzten, aber nächsten Spiel gegen Schweden am Sonnabend? Wie ist dein Eindruck? Naja, ich erwarte erstmal, dass die sich jetzt, also sie fliegen ja heute am Dienstag nach Sotschi. Das sollte ja eigentlich eher so ein Erholungsaufenthalt werden, also ein verlängerter Erholungsaufenthalt. Also Schwarzes Meer statt Häusermeer ist ja so ein bisschen die Devise gewesen. Und ich erwarte mir, dass sie bis dahin, bis zu diesem Spiel gegen Schweden am Sonnabend, einige Lösungen finden. Irgendwie übersteigt das gerade noch meine Vorstellungskraft, dass sie auch gegen Schweden verlieren und dann im Grunde genommen nahezu raus sind aus diesem Turnier, sollte der Mexikaner mindestens einen Punkt holen gegen Südkorea. Das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, aber es gibt auch einfach im Moment sehr, sehr, sehr viele Baustellen, die diese Mannschaft hat. Das fängt irgendwie mit der ganzen Balance zwischen Offensive und Defensive an und das zieht sich weiter durch viele, viele Dinge durch. Na, wir sind gespannt. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir wenigstens ein bisschen Entspannung vor dem Spiel, ja, sofern du sie dann kriegen kannst. Das wünschen immer alle, aber das gibt's halt nicht bei einer WM für einen Reporter. Das ist auch okay. Bist ja auch zum Arbeiten da. So ist das. Alles klar. Dankeschön. Bis die Tage. Bitte, Janek. Ciao. Also, wenn ich das so mit Khedira höre, puh, da wird mir ganz anders. Vielleicht sollte er sich mal ein klein wenig an Per Mertesacker ein Beispiel nehmen. Nicht wegen der Eistonne, aber wegen der Einstellung. Der war 2014 ja 4 Spiele als Stammkraft dabei und ja, danach nicht mehr, aber dafür als Motivator an der Seitenlinie und ohne zu klagen. Das nenne ich mal vorbildlich. Absolut, ich glaube, dass wir es bei dieser Weltmeisterschaft auch mit zwei verschiedenen Egos zu tun haben. Einmal die Weltmeister von 2014 und einmal eben die Generation Sotschi, die den Confed Cup in Russland gewonnen hat. Das sind alles junge, aufstrebende Talente, die teilweise schon genauso viel verdienen, also finanziell, wie die gestandenen Weltmeister von vor 4 Jahren. Die Ansprüche sind da. Die Frage ist, ob die Generation Confed Cup auch in der Lage ist, sich in das Mannschaftsgefüge einzuordnen und ob die gestandenen Weltmeister in der Lage sind, dann von dem hohen Ross auch runterzukommen. Ja, und sollten sie von dem hohen Ross nicht runterkommen, dann könnte das wirklich zum Problem werden, wie ja der Kollege Main aus Vatutinki schon angedeutet hat. Ich weiß ja nicht, was du denkst, aber es heißt Vatutinki. Tut mir leid, ich war noch nie da. Genauso wenig wie übrigens in Schweden, da war ich auch noch nie. Und aus dem Land kommt ja bekanntlich unser erster Endspielgegner am Sonnabend. Die haben 1-0 gegen Südkorea gewonnen mit einem Foul-Elfmeter. Und sollten wir am Sonnabend gegen die Schweden verlieren, dann könnte es sehr eng werden. Absolut. Und das Schwedenspiel hat in der Tat 2 wichtige Erkenntnisse gebracht. Großkick des Tages. Erstens. Die Italiener sind immer noch nicht dabei. Yay. Stattdessen vergnügen sie sich lieber beim Festa del Nodo d'Amore in Valleggio. Und zwar mit tonnenweise Tortellini. Und die zweite Erkenntnis, es fallen recht wenig Tore bisher in Russland. Bislang sind es 2,29 pro Spiel. Das ist nicht so viel. Wir bewegen uns auf dem Niveau von der WM 1990 in Italien. Und die Hälfte der Tore sind auch noch durch Standards gefallen. 16 von 32 Treffern nach Ecken, Elfmetern, Freistößen. Mein lieber Mann. Ja, also die Standards sind das Maß aller Dinge, kann man sagen, bei dieser WM. Aber es sind ja durchaus auch schöne Treffer gefallen. Ich erinnere da gerne nochmal kurz an die Freistoßtreffer von Ronaldo zum Beispiel oder im Auftaktspiel von Russland. Ja, und die Engländer reihen sich da perfekt ein, haben jetzt gewonnen 2-1 und alle 3 Tore per Standard. Absolut. Das wirklich Überraschende an den Engländern ist allerdings die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Man hat gesehen, dieses Kick and Rush der Rooneys und Gerrards und Lamparts ist weg und war eine englische Mannschaft zu sehen, die versucht, spielerische Lösungen zu finden. Und das hat man in den vergangenen 10, 15 Jahren so oft nicht gesehen. Hast du eine Ahnung, woran das liegt? Es könnte daran liegen, dass Gerrard, Lampard und Rooney nie unter Pep Guardiola trainiert haben. Wenn man mal einen Blick auf die Geschichte wirft, dann sieht man, dass 2010, als die Spanier Weltmeister wurden, Pep Guardiola Trainer vom FC Barcelona war. 4 Jahre später, 2014, bekanntlich vom FC Bayern München. Und ich weiß, worauf du hinaus willst. Jetzt ist er Trainer bei Manchester City. Könnte ein gutes Omen für die Engländer sein. Klingt zumindest nett. Allein der Glaube fehlt. England, Weltmeister, nee, fühlt sich irgendwo nicht richtig an. In jedem Fall werden sich die Briten heute erstmal ihre potenziellen Achtelfinalgegner anschauen. Los geht's heute um 14 Uhr mit Kolumbien gegen Japan. Kracher. Wahnsinnsspiel. Dann, ja, Robert Lewandowskis erster Auftritt mit Polen gegen den Senegal. Schon besser. Schon besser. Und am Abend haben wir dann die Russen in ihrem zweiten Spiel. Und mit einem Sieg gegen Ägypten können sie einen Riesenschritt schon in Richtung Achtelfinale machen. Ägypten mit Mo Salah. Was meinst du? Ich denke schon. Alles andere würde mich sehr wundern. Mo Salah ist für Ägypten ungefähr das, was Ronaldo für Portugal ist. Der kann echt einen Ausschlag machen. Der kann die Mannschaft mitziehen und kann eben dieses Spiel von Ägypten sehr verändern und auch Russland in die Bedrängnis bringen. Definitiv. Der Trainer sagt, Salah ist fit. Er selber postet bei Instagram Videos mit einer Bildunterschrift, in dem er sagt, ich bin fit. Das war allerdings auch zum ersten Spiel so der Fall. Und wer hat nicht gespielt? Mo Salah. Also wir lassen uns überraschen und werden es staunend erleben. Ja, und in diesem Sinne sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. Morgen in eurem Lieblingspodcast. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost, WM-Edition.